Herr Professor Knütter ist uns ja von seinem Vortrag vor wenigen Jahren in Gera noch in guter Erinnerung. Er ist einer der wenigen Mutigen im Lande. Sie werden sicher aus der Presse auch erfahren haben, dass kurz vor Weihnachten letzten Jahres er vom Landtagsausschuss in Stuttgart eingeladen war, zu seinem Fachthema, dem Linksradikalismus, zu sprechen. Dann, nachdem er angereist war, aber wieder ausgeladen wurde, mit der Begründung, er distanziere sich zu wenig von Rechtsextremisten und spräche sogar vor ganz bösen Kreisen wie der GfP. Das ist heute schon eine Belastung, ein skandalöser Zustand. Er spricht heute zu uns über das Thema die Entartung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zur antifaschistischen volksdemokratischen Herrschaft. Eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge betrachten und die zum Wohle unseres Volkes unterbrochen werden sollte. Herr Professor Knütter ist weiter Ihnen sicher bekannt als Autor mehrerer Bücher, einmal schon vor Jahren herausgegeben, die Faschismuskeule, wo er die innenpolitischen Missstände in dieser Hinsicht aufgegriffen hat, dann mit einem Buch zum Verfassungsschutz und schließlich mit einer Betrachtung als Sammelwerk zur Zukunft Europas. Europa ja, aber wo bleibt Deutschland? Ich darf in Ihrer Namen ihm schon jetzt für dieses Engagement zum Wohle unseres Volkes ganz herzlich danken. Und ich darf ihn jetzt bitten, zu uns zu sprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Herrn Dr. Kosik für diese sehr freundliche Einführung und hoffe im Übrigen, dass meine nicht schöne, aber schön laute Stimme vielleicht auch in den hinteren Reihen verständlich ist, ohne, weil ja immer noch versucht wird, die Tücken der Technik hier zu bewältigen und in Gang zu bekommen. Es ist immer etwas misslich, am Ende einer solchen Tagung zu sprechen, weil nach anstrengenden Vorträgen und anstrengender Arbeit selbst in einem so angenehmen Ambiente, wie das hier der Fall ist, eine gewisse Ermüdung eintritt. Ich hoffe aber, dass ich durch einigen Pfeffer der verständlichen Ermüdung entgegenwirken kann. Und das soll auch durch eine gewisse aufgelockerte Darstellung mit einigen schönen Bildchen und Folien geschehen. Und ich bitte jetzt vielleicht die erste einmal zu zeigen, auch in der Hoffnung, dass die weiter hinten Sitzenden es erkennen können. Hier sehen wir die Charakterisierung unserer heutigen Situation. Ein Wegweiser weist den Weg in eine dunkle Zukunft, sagt einem jungen, orientierungsbedürftigen Menschen, da geht's lang und wo es hingeht, das ist absolut dunkel und unklar. Und mit dieser Folie möchte ich auf das vorausgesetzte Problem, über das ich hier zu sprechen habe, hinweisen. Wir leben in einer Umbruchszeit. Altes verfällt, aber trotzdem ist kein Kulturpessimismus angebracht. Kulturpessimismus bedeutet ja eine missmutige Betrachtung der Gegenwart mit der Annahme, wenn sich nichts ändert, dann wird das Ende sicher sein. Nun haben Sie Ihre Tagung unter ein sehr optimistisches Motto gestellt. Gerade bezeichnenderweise bei diesem Satz, Deutschland wird leben. Und ich werde zu dieser Einschätzung, die ja eine durchaus optimistische ist, ob sie angebracht ist oder nicht, vielleicht noch einiges zu sagen haben. Ich wende mich aber gegen diesen vordergründigen Kulturpessimismus, der eben überall nur den Wandel der Verhältnisse mit Untergang, Zusammenbruch und Finsternis in Verbindung gebracht sieht. Es bildet sich nämlich Neues. Wenn es einen Wandel gibt, bedeutet das ja notwendigerweise, Altes, was bisher gegolten hat, und zwar sowohl Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, als auch Werte, verlieren ihre Bedeutung. Sie verfallen, völlig richtig. Aber von einem Untergang kann man ja nur dann sprechen, wenn nicht Neues, Besseres an die Stelle des Alten tritt. Ich glaube, es ist aber, es funktioniert, nicht? Ich brauche nicht wieder lauter zu sprechen. Ich weise in diesem Zusammenhang auf zwei wichtige und interessante Veröffentlichungen hin. Vor längerem, vor ungefähr schon über 20 Jahren, hat eine amerikanische Schriftstellerin, Barbara Tuchman oder Tuchman, wenn man den Namen amerikanisch ausspricht, mit ihrem Buch »Der ferne Spiegel« eine solche Zukunftssicht veröffentlicht, 1978 in Amerika und 1980 in deutscher Übersetzung erschienen, »Der ferne Spiegel«. »Der ferne Spiegel«, das ist das ferne 14. Jahrhundert, eine seltsam gesichtslose, eine seltsam verworrene Zeit, also die Zeit zwischen 1300 und 1400. Die großen, richtungweisenden Werke und Mächte des Mittelalters, Kaisertum, Papsttum, waren zerfallen. Es gab jetzt die Kaiserlose, die schreckliche Zeit. Es gab nicht nur einen Papst, es gab zwei und zeitweilig gab es sogar drei Päpste, die sich gegenseitig exkommunizierten. Und was viel schlimmer war, die fürchterliche Zeit des schwarzen Todes, der Pest, fiel in diese Jahre, die zu einer Auffassung führten, jetzt sei das Ende aller Zeiten gekommen. Der jüngste Tag stehe unmittelbar bevor. Und Modetorheiten, also wenn doch alles untergeht, dann verbraten wir, was wir haben, dann feiern wir und bilden eine Spaßgesellschaft. Und verehrte Damen und Herren, Sie merken schon, worauf das hinausläuft. In diesem fernen Spiegel spiegelt sich unser wirres 20. Jahrhundert wie in einem fernen, über 6 Jahrhunderte entfernten Spiegel wieder. Und nun kommt die typisch amerikanische, uns ja manchmal etwas auf die Nerven gehende, breitmäulig grinsende, optimistische Haltung: Seiet getrost, so wie damals die Welt nicht untergegangen ist, sondern sich Neues herausgebildet hat, was zwar den Zeitgenossen noch nicht erkennbar war, nämlich das Zeitalter der Reformation, der Renaissance und sehr viel später dann das Zeitalter der Aufklärung, ist ja aus diesen Wirren erwachsen, ein neues optimistisches Weltbild hat sich gebildet. So ruft Barbara Tuchman auch den heutigen zu: Seiet getrost, auch heute wird der Untergang nicht erfolgen. Wir leben heute wie damals in einer Inkubationszeit. Neues, wie bei einer Krankheit, die Infektion tritt ein, die Krankheit bricht erst nach einer gewissen Inkubationszeit aus. Jetzt hier im gegenteiligen Sinne, etwas Positives ist angelegt, die Zeitgenossen vermögen es noch nicht zu erkennen, aber es wird sich etwas Neues, Positives herausbilden. Deutschland wird leben, wird also aus den gegenwärtigen, negativen, chaotischen Zuständen sich in dieser Weise etwas Neues bilden. Sicher darf eines sein, das Ende der Menschheit ist noch nicht gekommen. Und wir leben auch heute in einer Inkubationszeit. Im Übrigen kann ich noch mehr als dieses Buch von Barbara Tuchman, das sehr viel ältere von Egon Friedell, die Kulturgeschichte der Neuzeit, 1927 bis 31 erschienen, empfehlen, in zahlreichen Neuauflagen, auch jetzt auf dem Markt, wo im dritten Kapitel das Wort von der Inkubationszeit geprägt worden ist. Die Barbara Tuchman ist insofern da gar nicht originell. Die hat sich auf ihren geistigen Vorgänger gestützt. Und der Egon Friedell hat eben hier in einer faszinierenden, allgemein verständlichen Art diese Inkubationszeit beschrieben und darauf hingewiesen, dass sie damals zu einem neuen, wie er es nennt, Weltaufgang geführt habe. Altes geht unter, ohne Zweifel, verfällt. Wer das konstatiert, auch in der heutigen Zeit, hat recht. Aber die Frage ist eben, bleibt es dabei und erfolgt Stagnation und schließlich Erstarrung und Untergang auf dieser Ebene? Oder wird sich Neues Positives herausbilden? Wer dieses Neue erkennt und sicher ist, dass sich eine neue, eine andere Welt bilden wird, der ist eben nicht hilflos. Zweifellos erleben wir jetzt in einer Zeit eines Epochenwandels, der so groß, so ungeheuer ist, wie damals der vor Jahrtausenden, als die Menschheit von der Nomadengesellschaft, der Jäger- und Sammlergesellschaft, überging, der Jäger- und Sammlerkultur überging zur Sesshaftigkeit, also zur Ackerbauerkultur mit Arbeitsteilung, die ja überhaupt dann erst eine höhere Kultur, eine schriftliche Kultur ermöglichte, die in einer Nomadengesellschaft gar nicht möglich ist. Ein epochaler Wandel, und zwar deswegen, weil wir in einer Zeit der neuen Technologien, der technischen Möglichkeiten in einem bisher noch ungekannten und auch heute zum Teil unverstandenen Ausmaß leben. Wer dies erkennt, der überwindet auch die geistige Sterilität, die eben bezeichnenderweise gerade bei der heutigen Linken vorhanden ist, die sich immer einbildet und in den vergangenen Jahrzehnten zum Teil auch mit Recht einbilden konnte, die Progressiven, die dem Fortschritt, auch dem technischen Fortschritt, Verpflichteten zu sein. Die heutige Linke ist starr und unbeweglich. Ich habe das einmal so formuliert, der Geist steht links. Richtig, da steht er und stagniert. Aber auf der rechten Seite bewegt er sich und kann sich bewegen. Wenn es gelingt, den auch bei der politischen Rechten vorhandenen Neigung, sich nur mit der Vergangenheit zu beschäftigen, zu überwinden und zu einer Zukunftszugewandtheit und zu einer Offenheit gegenüber den Wandlungen, die eben nicht nur als Verfall gedeutet werden dürfen, kommt. Ich freue mich, dass Sie Beifall spenden und bin nicht ganz sicher, ob Sie zu allem dem, was ich jetzt auch an Kritischem über den Geist, der auf der Rechten herrscht, noch zu sagen habe, bei diesem Beifall bleiben. Aber es soll mich nicht hindern, das trotzdem auszusprechen. Die Linken sind ja vollkommen stur und geistig steril fixiert auf das Jahr 1945. Nie wieder Faschismus und Krieg. Eine völlig unsinnige, blöde Formel. Der Faschismus war eine Epochenerscheinung. Der Faschismus ist ja nicht nur, wie die Linken, die marxistischen Faschismustheorien es besagen, eine Funktion kapitalistischer Gesellschaftsordnungen, wie uns eben die vorgestrigen Sozialisten weismachen wollen. Nein, er ist unter anderem auch ein Produkt längst vergangener, heute nicht mehr so existierender politischer und demografischer, also bevölkerungswissenschaftlicher Verhältnisse, so dass in einer veränderten Welt und angesichts des Lebens und Wirkens einer anderen Generation, anderer innen- und weltpolitischer Verhältnisse eine Renaissance eines Faschismus oder Nationalsozialismus genauso wenig denkbar, möglich und durchsetzbar ist wie die eines Kommunismus oder Realsozialismus. Man braucht auch nicht zu glauben, dass eine neue DDR oder eine DDR-Light, wie es ja manchmal heißt, bestehen oder sich durchsetzen wird. Das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Die Gefahren, die es aber tatsächlich gibt, die Gefahren für Freiheit und auch für unsere ganz persönliche Freiheit, die ja auch gestern in verschiedenen Beiträgen deutlich gemacht worden ist, dreuen heute aus einer ganz anderen Richtung. Seit dem Zeitalter der Aufklärung und seit dem Zeitalter des Rationalismus, das ist ja das Zeitalter der Aufklärung, zerfällt das Weltbild der Menschen, das vorher rein religiös mit einer transzendentalen Erlösung, also nach dem Tode im Jenseits, wird der Mensch, der in dieser Welt im Tale des Elends und in Schuld lebt, erlöst werden. Religion leitet sich ja ab von Religio, wörtlich übersetzt Rückbindung, und zwar Bindung des Individuums, des Einzelmenschen an überpersönliche Werte, Erlösungsvorstellungen. Im Zeitalter des Rationalismus verfiel der Glauben an das Jenseits und die bis dahin einheitliche, religiös, also transzendental betonte Weltsicht löste sich in verschiedene, auch säkulare, also innerweltliche Erlösungslehren auf. Da war einmal der Liberalismus, der von dem neu entstehenden Bürgertum getragen wurde. Der Liberalismus erwartete die Erlösung durch technisch-wissenschaftlichen Fortschritt, die den Menschen von schwerer körperlicher, entfremdender Arbeit erlösen sollte und damit eine neue, bessere Gesellschaft und eine neue, bessere Menschheit und einen neuen, besseren Menschen schaffen könne. Der Sozialismus als Bewegung der Entstehenden im Zeitalter der Industrialisierung, also Ende 18. mit beginnendem 19. Jahrhundert, Industriegesellschaft, getragen von der Industriearbeiterschaft, erwartete die Erlösung in der klassenlosen Gesellschaft, also auch innerweltlich, eine Erlösung in ihnen und nicht erst im Jenseits. Erwartete die Aufhebung der Entfremdung durch Aufhebung der privaten Verfügungsgewalt über Produktionsmittel. Schließlich die dritte säkulare innerweltliche Erlösungslehre war die des Nationalismus bzw. auch der Rassenbiologie, die die Erlösung in einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft, in der Klassenauseinandersetzungen, Ausgrenzungen, wie man das damals zwar nicht nannte, sondern wie man es heute nennt, überwunden sein würden zu einer homogenen, in einer homogenen, und zwar rassisch homogenen Volksgemeinschaft. Ihre große Bedeutung haben diese Bewegungen im 19. und im 20. Jahrhundert gewonnen und im Jahre 1918 begann dann Anfang des 20. Jahrhunderts die allmähliche Pleite, der Zusammenbruch aller dieser innerweltlichen Erlösungslehren. Zunächst begann es 1918 mit dem Zusammenbruch der sich christlich legitimierenden Monarchien. König, Kaiser, Monarch von Gottes Gnaden. 1943-45 war es dann soweit, dass Faschismus und Nationalsozialismus mit ihren Rasseideen von der Geschichte desavouiert wurden und 1989-91 schließlich die Pleite des Sozialismus, die Pleite der klassenlosen Gesellschaft. Ideologisch blamiert, politisch zusammengebrochen standen alle diese Erlösungslehren da. Und was blieb übrig? Nun, scheinbar der Liberalismus als Sieger der Geschichte. Und einer der Autoren, die diese Auffassung vertreten haben, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, ein Amerikaner japanischer Herkunft, Francis Fukuyama, hat in einem auch ins Deutsche übersetzten Buch, Das Ende der Geschichte, so der deutsche Titel, 1992 in deutscher Übersetzung, vorher in Amerika erschienen, wollte weismachen, dass nunmehr das Ende jener ideologischen, weltanschaulichen, bis hin zu blutigen weltanschaulichen Kriegen führenden Auseinandersetzungen gekommen sei und eine ideologisch homogene, friedliche Welt angebrochen sei. Da kann man nur sagen, das ist eine intellektuelle Eintagsfliege gewesen, die sich so nicht durchgesetzt hat. Denn wir wissen ja, und wenn wir auf Osteuropa blicken, dass gerade dort die Nation und der Nationalismus politisch zwar desintegrierende, aber das Bewusstsein zahlreicher Menschen stark integrierende, motivierende, geradezu nationalrevolutionäre Tendenz gehabt hat, wenngleich wir sagen müssen, dass das Wort von Franz Grillparzer, die Entwicklung der Menschheit sei verlaufen von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität, eine gewisse Berechtigung für sich hat, wenn man zusieht, wie in Jugoslawien oder wie in anderen östlichen, nicht osteuropäischen, sondern östlichen Ländern, diese Rückbesinnung auf die Nation mit den sogenannten Säuberungen, mit den Mordtaten, von denen wir ja alle wissen, verlaufen ist. Aber, dass der Liberalismus sich nicht als die friedliche, einheitliche Idee durchgesetzt hat, die die ganze Menschheit prägt, das kann man mit Sicherheit sagen. Also, das, was Fukuyama vertreten hat, erwies sich als eine intellektuelle Eintagsfliege. Heute stehen wir vor unvorstellbaren Wandlungen, wenn wir denken an das Internet, das eine Globalisierung, gegen die sich viele Leute aussprechen, bringt. Und zwar gibt es ja die funktionale und die intentionale. Wenn Sie einen Professor der Politikwissenschaft einladen, dann müssen Sie sich's gefallen lassen, dass Ihnen die entsprechende Terminologie auch um die Ohren gehauen wird. Das ist immer die Gefahr. Also eine funktionale und eine intentionale Globalisierung. Die funktionale, die in diesem Falle hier vorliegt, wenn es möglich ist, mit Informations- und Kommunikationstechnischen Gegebenheiten innerhalb von Augenblicken, von Sekunden, vielleicht sogar von Sekundenbruchteilen, weltweite Verbindungen herzustellen, Informationen zu liefern, aber auch Informationen einzuholen, dann ist das ein Vorgang der Globalisierung, der unser Wissen, unser Weltbild, unsere Gesellschaft schließlich verändern wird, ob wir das wollen oder nicht. Auf der anderen Seite gibt es, das wäre die funktionale, also diese Globalisierung hat eben eine vereinheitlichende Funktion, die intentionale Globalisierung, die darin besteht, dass die Globalisierung gezielt, etwa durch staatliche Maßnahmen, durch Verträge, Maastricht und andere, geplant und vorgegeben wird. Dagegen hat es viele Widerstände gegeben, auf die einzugehen nicht die Aufgabe dieses Vortrages ist. Aber man soll vorsichtig sein, wenn, was gerade auch in patriotischen Kreisen oft geschieht, man sich gegen die Globalisierung ausspricht, das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn im 19. Jahrhundert die Maschinenstürmer, die sich gegen die Technisierung gewendet haben und die Maschinen, die neu erfundenen mechanischen Webstühle zerschlagen haben, es hat ihnen gar nichts genützt. Die technische Entwicklung ist über sie hinweggegangen und die Technisierung hat sich durchgesetzt. Und so wird sich auch die Globalisierung alleine aufgrund der technischen Gegebenheiten durchsetzen. Und man wird gut daran tun, eben auch in patriotischen Kreisen hier nicht gegen Windmühlenflügel zu kämpfen, das nur dazu führt, dass man von den Windmühlenflügeln wie Don Quixote seinerzeit umgestoßen wird. Die zweite große Gegebenheit, die Wandlung hervorruft, ist die Gentechnologie, auf die ich hier jetzt, da das in aller Munde ist, gar nicht weiter auch aus zeitlichen Gründen eingehen muss. Schließlich die Biotechnologie, Möglichkeiten einen neuen Menschen zu schaffen. Schließlich die Nanotechnologien, also die Möglichkeiten, Nanomilliardste Teile von Millimetern, von Zentimetern zu erfassen und damit also künstliche Glieder einen anderen, einen neuen Menschen jetzt im geradezu technischen Sinne, im anatomischen Sinne zu schaffen. Eine Entwicklung, an deren ersten Anfängen wir stehen. Schließlich die Methoden der Lebensverlängerung. Besonders wichtig, da ich ja hier vor einem Kreise spreche, dessen Lebensaltersdurchschnitt sicherlich hoch ist, womit wir keine Ausnahme darstellen. Wir wissen, dass auch das deutsche Volk und nicht nur das deutsche Volk, wie manchmal herabsetzend gesagt wird, vergreist. Nun, der Altersdurchschnitt ist hoch, das ist richtig. Und daraus ergibt sich eine neue, eine andere Gesellschaft, eine Situation, die etwa im Jahre 1933 eine ganz andere gewesen ist. Damals war die Bevölkerungspyramide eine echte, richtige Pyramide mit vielen Jungen und wenigen Alten. Das hat sich heute nahezu umgekehrt. Aber gerade aus dieser Tatsache kann unter der Einbeziehung der modernen biotechnologischen, der nanotechnologischen Möglichkeiten auch etwas Positives gemacht werden. Vorteil einer älteren Gesellschaft, eine neue Gesellschaft entsteht. Das muss nicht unbedingt ein Verfall sein, der zum Aussterben der Deutschen oder der europäischen Völker führt, denn man muss sich immer vor Augen halten, die Entwicklung mit den geringen Geburtenraten und der Zunahme der Hochbetagten, das ist nicht nur eine in Deutschland übliche, sondern auch in anderen westeuropäischen Ländern zu beobachtende Erscheinung. Angesichts dieser Wandlung ist es eine ganz wichtige Aufgabe, und das ist schon fast ein praktischer Ratschlag an den hier vertretenen Kreis, der sich ja Gesellschaft für freie Publizistik doch eine irgendwie öffentlichkeitswirkende Aufgabe verschrieben hat. Und es wäre sicherlich ganz falsch zu glauben, wir erleben hier ein Wochenende in angenehmer Gesellschaft, man lässt Dampf ab, geht zum Schluss nach Hause, die Seele hat ihren Stuhlgang gehabt und dann freut man sich, aber nach außen wirkt das alles nicht. Es muss natürlich nach außen wirken und dazu gehört eben auch, dass Überlegungen angestellt werden. Was bedeutet denn eigentlich heute unter den veränderten Verhältnissen? Staat, Gesellschaft, Familie, Nation, Volk, alle diese Begriffe, die zum großen Teil im 19. Jahrhundert entstanden sind, alle diese Begriffe verändern sich. Sie verändern sich inhaltlich. Und Souveränität etwa, ein Begriff, den ich hier noch nicht gebraucht habe, wird sicherlich heute in den Zeiten weltweiter Vernetzungen, internationaler oder transnationaler Vernetzungen, eine andere Bedeutung haben müssen, als das noch etwa im Jahre 1933 der Fall war. Man muss also immer wieder, und das ist ja ein Zeichen unserer Zeit, alles wandelt sich, alles ist in einer rasenden Veränderung. Und wenn man glaubt, jetzt sei man zu einem Ergebnis gekommen und habe etwas programmatisch festgelegt auf die existenzielle Frage, ich, ein Animal Soziale, in einer ganz bestimmten Gesellschaft, in einer ganz bestimmten Zeit lebend, frage mich, woher komme ich? Wo stehe ich heute und wohin gehe ich? Dass diese orientierende, die Antwort auf diese Orientierungssuchende, wir alle sind ja in einer orientierungsbedürftigen, aber orientierungslosen Situation. Wenn man glaubt, eine Antwort gefunden zu haben, dann wird man alsbald nach kurzer Zeit überprüfen müssen, ob nicht neue Entwicklungen, neue Entdeckungen, neue Erfindungen solche Auswirkungen haben. Technikfolgenabschätzung heißt das in der Wissenschaft, dass es nötig ist, den gestern scheinbar noch feststehenden Standpunkt erneut zu überprüfen. Es ist also eine laufende Aufgabe. Das unterscheidet unsere heutige Situation durchaus von der des Menschen vor der Aufklärung, der auf die existenzielle Frage, ich, ein Kind Gottes, frage mich, woher komme ich, wo stehe ich und wohin gehe ich, aus der Religion eine eindeutige Antwort bekommen hat. Diese Eindeutigkeit ist uns verloren gegangen und sie geht rasender, immer noch schneller verloren. Noch im 19. Jahrhundert, einem Zeitalter, das immerhin ein Zeitalter der Technisierung war, hat aus der Vergangenheit noch vermeintliche Sicherheiten gehabt, die wir heute nicht mehr haben. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig und auch die Aufgabe eines Kreises wie dieses hier, immer wieder mit geistiger Offenheit die Frage nach dem Woher, Wo, Wohin zu stellen. Und wenn das nicht geschieht, dann wird eben eine Erstarrung und dann ein Untergang notwendigerweise der Fall sein. Ich, meine Damen und Herren, stamme aus Mecklenburg und ich stamme aus Vorpommern, aber Mecklenburg-Vorpommern ist eben heute ein Land, wobei ähnlich wie hier in Westdeutschland, im alten Westdeutschland, die Badener, als sie zwangsweise 1952 mit den Württembergern vereinigt wurden, sich geknechtet und unterdrückt fühlten, und so fühlen sich auch die Vorpommern geknechtet und unterdrückt, dass sie sowohl 1945 bis 1952, also in der DDR, als es das Land Mecklenburg gab, hieß damals sogar nur Mecklenburg und auch heute von den Mecklenburgern vereinnahmt wurden. Und das wollte ich jetzt aber gar nicht erwähnen, sondern es hat der Legende nach in der alten mecklenburgischen Verfassung vor 1918, als Mecklenburg ja als ein besonders rückschrittliches Land galt, der Legende nach, wie ich durchaus betone, lediglich eine Verfassung gegeben, die aus lediglich zwei Artikeln bestand. Und die lauteten, ich zitiere es auf Plattdeutsch, aber ich bin sicher, Sie werden es trotzdem verstehen. Artikel 1, so, as dat is dat gold. Artikel 2, allens blibt so, as dat is. Ja, den Beifall, den Sie hier spenden, höre ich gar nicht einmal gerne, denn das, was hier sich äußert, das ist eben kein Konservativismus. Das ist allens blibt so, as dat ist. Alles bleibt so, wie es ist. Es ändert sich nichts. Das ist kein Konservativismus, meine Damen und Herren. Das ist Quietismus. Das ist geistige Unbeweglichkeit, denn die Dinge bleiben nicht so, wie sie sind. Sie verändern sich ganz von selbst. Und wer in den Strom des Geschehens geworfen, nicht rudert, der wird untergehen. Und deswegen ist das eine abzulehnende Haltung. Konservativ, was kann das heute eigentlich heißen? Konservativ kann nur eine Bedeutung haben, nämlich wir treten dafür ein, die Freiheit zu bewahren und die Freiheit verstanden als Selbstbestimmung. Wir wollen nicht, dass andere im nationalen Sinne, also Vormundschaft durch Amerika oder die abgelebte Sowjetunion seiner Zeit, bestimmen, wo es lang geht. Und wir wissen ja alle, dass das ist, dass die gegenwärtige Bundesregierung eine reine Satellitensatrappenregierung ist, die gut daran tut, nicht anders zu wollen, als nach amerikanischer Auffassung gesollt wird. Freiheit, verstanden als Selbstbestimmung im nationalen Sinne, aber auch im individuellen Sinne. Dass diese freche Anmaßung in diesem angeblich freiheitlichsten System der deutschen Geschichte, die vorschreiben will, wie wir, auch die hier Versammelten, zu denken haben, wie, von wem wir uns zu distanzieren haben, in welchen Kreisen wir uns zu bewegen haben, dass derartige Bevormundung, und es handelt sich auch bei der Bundesrepublik um einen in diesem Sinne vormundschaftlichen Staat, dass in diesem Sinne für die Freiheit gekämpft und eingetreten wird. Das ist eine wichtige konservierende, die Freiheit nämlich, die individuelle und die nationale Freiheit, beides. Konservierende Aufgabe, die in früheren Zeiten vielleicht doch so nicht gesehen worden ist. Denn, man muss es sagen, in früheren Jahren haben gerade die Patrioten, die Nationalen, die Rechten eine positive Einstellung zum starken, regelnden, regulierenden Staat gehabt und die Freiheit, die persönliche Freiheit, ist weniger von ihnen vertreten worden. Unter dem Druck der heutigen Tendenz zur Bevormundung und des Kampfes gegen Rechts haben wir alle wohl den Wert der Freiheit, der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und der sonstigen Freiheiten und Grundrechte kennengelernt. Wir wissen, wir erleben es ja hautnah, dass sie gefährdet sind. Und es ist eine wichtige Aufgabe, dafür einzutreten und zu kämpfen. Ja. Deutschland wird leben, ist das Motto dieser Tagung. Und das ist eine reichlich kühne Behauptung. Sicher ist, das deutsche Volk wird ein anderes Volk werden. Es wird sich im Laufe dieses Jahrhunderts verändern. Wir haben derzeit nach offiziellen Angaben 8 Millionen Angehöriger fremder Völker und fremder Kulturen unter uns. Und zu dieser offiziellen Zahl kommt ja noch eine erhebliche Dunkelziffer von Illegalen hinzu. Die sind jung. Wenn man diese Bevölkerungsgruppe alleine in Form einer sogenannten Bevölkerungspyramide betrachtet, ist die durchaus gesund. Wenig, alte, viele, junge. Damit ergibt sich, da sie unter uns leben und auch keine Aussicht besteht, dass sie weichen, eine Veränderung der ethnischen Zusammensetzung des jetzigen deutschen Volkes, und zwar ganz unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht. Und nun fragen wir uns doch mal, na und, wenn es nun ein anderes deutsches Volk gibt, was ist denn dann eigentlich? Weder die Deutschen noch andere europäische Völker sind ethnisch rein. In Deutschland hat es immer eine gewisse Vermischung gegeben. Es hat die Vermischung bei der Ostsiedlung mit den Wenden, also mit Slawen, gegeben. Es ist also ganz unangebracht, hier zu glauben, dass es Verschwörungstheorien gibt. Auch in den USA verändert sich die Bevölkerung. Immer ein Einwanderungsland gewesen, wo die Weißen vorherrschten. Es hat ja dieses Wortspiel von den Wasp gegeben. Wasp bedeutet einerseits Wespe, aber andererseits bedeutet es die Abkürzung für White, Anglo-Saxon, Protestant. Und das ist die führende Bevölkerungsgruppe in den USA gewesen. Heute gibt es eine starke Tendenz zur Abnahme, nicht nur der WASP, sondern der Weißen überhaupt und einen Aufstieg der Hispanics. Diese Hispanics, also spanischsprachige aus Südamerika Zuwandernde, sind zwar auch Weiße, aber mit sehr starkem indianischen Einschlag. Es ist also eine ethnische Veränderung, die dort noch nicht vollendet ist, aber die Tendenz ist da. Das erwähne ich, um deutlich zu machen, dass man nicht in dieser manchmal in Deutschland ja verbreiteten Nabelschau glaubt, dass nur hier diese Veränderungen eintreten und dass das möglicherweise auf einer antideutschen Verschwörung beruhe. Dazu werde ich gleich noch kommen. Aber es gibt diese Entwicklung durchaus auch in anderen Ländern und es ist eine weltweite Tendenz, auf die wir uns einstellen müssen, wenn wir eben nicht den Untergang und die völlige Erstarrung erleben wollen. Was wäre denn, fragen wir uns doch jetzt einmal spielerisch, was wäre denn, wenn nun tatsächlich das einträte, was ja oft befürchtet wird, das deutsche Volk geht unter? Was heißt eigentlich Untergang? Menschen sterben, Völker sterben auch und ein deutsches Volk hat es nicht immer gegeben. Die Germanen sind nicht zu einem einheitlichen Volk mit einer einheitlichen Sprache zusammengeschlossen gewesen. Soweit wir das in Unkenntnis, es gibt ja keine schriftlichen oder nur sehr wenige schriftliche Zeugnisse über die alten germanischen Stammessprachen, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass es ungefähr erst seit dem 8. Jahrhundert ein deutsches Volk mit einer deutschen Sprache, die über die Stämme hinweg Verständigung ermöglichte, gibt. Also seit ungefähr 1300 bis 1400 Jahren. Vergleichen wir die Situation doch einmal mit dem Untergang eines der berühmtesten Kulturvölker, nämlich mit dem des alten pharaonischen Ägypten. Das ist nach der damaligen Vorstellung von Welt, von Weltmacht, in der Tat eine Weltmacht gewesen vor 4000 Jahren. Eine Hochkultur, deren architektonische und künstlerische Werke heute noch unsere Bewunderung hervorrufen und einen geheimnisvollen Zauber ausstrahlen. Und diese Hochkultur, diese damalige Großmacht ist so gründlich untergegangen, dass wir bis heute die Sprache, die damals gesprochen wurde, nicht kennen. Und was die Schrift anbetrifft, eine Symbolschrift, keine Lautschrift, ist jahrtausende lang aus dem Kenntnisstand der Menschheit verschwunden gewesen und erst um 1800 mühselig rekonstruiert worden. Eine Hochkultur und eben nicht irgendein unterentwickeltes Land ist also untergegangen. Die alten Ägypter sind ja nicht ausgerottet worden, obwohl es bei den zahlreichen Kriegen und Kämpfen dort durchaus auch sicher Massentötungen gegeben hat. Sie sind kulturell überlagert worden. Durch Griechen, Römer, Araber, das hat eine ganz andere Bevölkerung mit anderen Wertvorstellungen, anderen Religionen mit sich gebracht und geschaffen. Und so könnte auch ein Ende Deutschlands und des deutschen Volkes aussehen. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich ist. Ich sage nicht, dass das sicher ist. Aber immerhin denkbar als Vorstellung ist es. Und um Maßnahmen, Gegenmaßnahmen, also eine Therapie einzuleiten, ist es ja nötig, dass man zunächst einmal die Diagnose stellt. Man kann also sagen, die Deutschen sind neben anderen europäischen Völkern sicher ein bedrohtes Volk. Bertolt Brecht, ein kommunistischer Schriftsteller, den man aber gleichwohl gerne zitieren soll, und zwar nach dem Motto, zitieren, vom Feinde lernen heißt ihn besiegen lernen, hat nach 1953, also nach dem Volksaufstand, dem antikommunistischen Volksaufstand des 17. Juni, den viel zitierten Ausspruch getan, wäre es nicht besser, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes. Das war damals ein Witz, also man kann doch ein Volk nicht auflösen. Im Jahre 1953 hat das jeder für unmöglich gehalten. Aber was damals aufgrund der damals gegebenen Realisierungsmöglichkeiten als Witz schien, ist heute möglich und wirklich. Es entsteht in Deutschland ein anderes Volk, eine andere ethnische Zusammensetzung, einmal aufgrund der Überalterung, dann aufgrund der Zuwanderung fremdvölkischer und anderer Kulturen und solcher intentionaler, also geplanter Maßnahmen wie der Green Card, das also führende Funktionen in der Wirtschaft, und die Wirtschaft ist das Schicksal, mit fremdkulturellen Elementen besetzt werden. Das wird aktiv durch die Regierung und durch die Industrie um augenblicklicher Vorteile des Profits willen gefördert. Es wird eben der ja gerade von linker Seite kommende Spruch nicht beachtet, der früher besagte, es wurden in Bezug auf die so damals sogenannten Gastarbeiter, es wurden Arbeitskräfte erwartet und es kamen Menschen. Das ist ja sehr richtig. Man hat damals geglaubt, die kommen, arbeiten hier 2 Jahre und gehen dann wieder zurück, dass sie auch menschliche Bedürfnisse haben, kulturelle Bedürfnisse haben, familiäre, Verkehr mit anderen Leuten, die man sprachlich versteht. Das ist damals nicht so gesehen worden und genau das wird, obwohl ja gerade die Linken das damals vorgebracht haben, dass man doch Verständnis für die Nachwanderung, für die Familienzusammenführung haben müsse, wird heute von linker Seite bewusst verschwiegen. Es wird so getan, als wenn eben die Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen angeblich oder wirklich gebraucht werden, bloß als Arbeitskräfte kommen. Dass es auch noch Nebenerscheinungen gibt, ist ja eine Tatsache. Und dass darüber nicht gesprochen wird, ist eine Art von Volksverdummung. Es gibt eine Institution, die Gesellschaft für bedrohte Völker. Diese Gesellschaft für bedrohte Völker widmet sich allen möglichen, angeblich oder wirklich bedrohten Völkern in Entwicklungsländern, aber nach der in Deutschland ja sehr verbreiteten Neigung der Fernstenliebe. Aber dass die Probleme der Deutschen hier behandelt werden, das geschieht nicht. Und warum nicht? Nun, das liegt vielleicht auf der Hand. Mitleid und Fürsorge erfolgt nur, wenn jemand arm und mitleidsbedürftig ist. Die Deutschen aber leben ja gut. Und auch wenn hier in diesem Kreise über die Situation, wie ich sie geschildert habe, das setze ich jetzt mal in diesem Kreise voraus, nämlich die Tendenz zur Entdeutschung, zu einer Bedrohung des Volkes geklagt wird. Es geht allen, die hier vertreten sind, gut. Das Ambiente, in dem wir uns hier in diesem Hotel befinden, zeigt ja, den Deutschen und auch diesem Kreise geht es nicht schlecht. Und wer so lebt, der erregt kein Mitleid. Das ist ganz klar. Es gibt den Witz von einem Sowjetbürger, der vor 1989, als also die große Sowjetunion noch existierte, eine Reise in den Westen machen durfte. Und als er wiederkam und die anderen, die nicht reisen durften, ihn neugierig befragten, welchen Eindruck hat denn der Westen gemacht? Ist er wirklich dekadent und geht zugrunde? Da antwortete der Reisende, ja, sicher. Das ist vollkommen klar, der Westen ist dekadent und geht zugrunde. Aber was für ein wunderschöner Untergang ist das. Alles dies, das betrifft auch die anderen Völker. Und wenn dann versucht wird, eine Integration, einen Zusammenhang zwischen den Verbrauchern, den Individualisten und die individualistische Vereinzelung wird ja immer größer. Werte über persönliche Werte, religiöser Art, familiärer Art, patriotischer Art, tendieren ja dazu, abgebaut zu werden. Dann werden so Ersatzkonstruktionen geschaffen. Zum Beispiel wird ein Verfassungspatriotismus konstruiert. Und das, was man sagen kann, ist, dass es in der Tat einen Wohlstandspatriotismus gibt. Wenn es so ist, dass unter den Deutschen und auch unter den mit der gegenwärtigen Situation Unzufriedenen, und ich setze voraus, dass das also bei doch dem überwiegenden Teil der auch hier Anwesenden so ist, und sich nun die Frage gestellt wird, ja, aber warum tut ihr denn nichts? Warum wird denn immer nur geschimpft? Dann ist es eben die Tatsache, dass gerade auch bei den Älteren, die ja in ihrem Leben Notzeiten, Zeiten des Mangels erlebt haben, Zeiten des Krieges, der Vertreibung, des Verlustes beziehungsweise der Gefährdung des Lebens, des Eigentums eine Einstellung haben, nachdem es endlich wieder gut geht, um Gottes Willen, bloß das nicht gefährden. Und so mault man und so schimpft man, aber wagt nicht etwas zu tun, weil man weiß, wenn man tätig wird, dann kostet das etwas. Dann wird der Brotkorb, der heute so bequem tief hängt, höher gehängt. Und dieses Risiko, das möchte keiner eingehen. Und wenn gerade in patriotischen Kreisen darüber geklagt wird, dann möchte ich auch mal die Aufforderung, die ich an mich richte, aber die ich an alle hier Anwesenden richte, einmal in den Spiegel zugucken, bei der Suche nach dem Schuldigen, der zwar redet, aber nichts tut. Und man wird vielleicht manchmal ganz erstaunt sein, wenn man in den Spiegel guckt und sagt, was? Der, der mich da ansieht, der soll mitschuldig sein? Gewiss, so ist es. Es wird ja oft gesagt, die Deutschen würden durch die politischen Parteien, durch die Justiz hysterisiert und es handele sich um eine induzierte Irremachung des Volkes. Dazu muss man ja sagen, hysterisch sind in Deutschland nur die Politiker und die Medienklicke. Die Bevölkerung ist eher lethargisch oder schlimmer noch, sie ist indolent. Indolent bedeutet gefühllos. Man sieht, es gibt Dinge, die negativ sind. Aber man verhält sich wie Palmström, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, guckt man weg und handelt nicht. Es ist ein Verhalten ohne Führung, eine induzierte Indolenz, hervorgerufen durch den wohlgefüllten Fressnapf, dessen gute Füllung man nicht gefährden möchte. Es gibt jetzt, und damit komme ich, Sie haben vielleicht jetzt gesagt, verehrte Damen und Herren, was hat das denn alles mit der Entwicklung von der freiheitlich-demokratischen zur antifaschistisch-volksdemokratischen Zwangsordnung, so heißt es zwar im Titel nicht, aber so könnte man sagen, zu tun. Nun, ich glaube, die Entwicklung wird jetzt klar werden. Wenn wir nämlich auch auf die Folgen der Menschheitsentwicklung, also der Einwohnerzahlen der Erde hinweisen. Es gibt jetzt 6 Milliarden Einwohner, Menschen auf der Erde und nach zuverlässigen Berechnungen werden es bald und noch im Lebenszeitraum der hier Anwesenden 9 Milliarden sein. Ernsthafte Berechnungen besagen, es sei möglich, dass die Erde sogar 20 Milliarden Menschen tragen kann. Vorausgesetzt allerdings, diese sind bereit, sich von Sojabrei zu ernähren und Wasser zu trinken. Und das hat natürlich Folgen, wenn das tatsächlich eintritt. Das bedeutet, ein solches Leben, wie wir es hier jetzt führen und kennen, mit einem solchen Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet, mit einer angenehmen Auswahl, das wird es dann nicht mehr geben. Dann müssen die Ressourcen, die Möglichkeiten zum Überleben rigoros bewirtschaftet und verteilt werden. Das wird eine Gesellschaft sein, die ganz anders strukturiert sein wird und ganz anders strukturiert sein muss als unsere jetzige. Es wird Bewirtschaftung, Zuteilung, Einschränkungen von Bewegungsfreiheit geben, Einschränkungen des Lebensraums, Einschränkungen der Entscheidungsfreiheit und eine Fülle von Vorschriften, die staatlich kontrolliert und staatlich sanktioniert werden. Und hier, meine Damen und Herren, da liegt die Gefahr, die uns droht, dass eine solche Despotie eintritt, die nicht von einer Renaissance des Faschismus, des Nationalsozialismus oder auch des Kommunismus realsozialistischer Prägung kommen wird. Ganz sicher. Und gerade angesichts dieser Situation, dieser in der modernen Entwicklung liegenden Gefährdung, die viele noch überhaupt nicht sehen, liegt auch die Antwort auf das, ich deutete es schon einmal an, was Konservativismus heute bedeutet. Bewahrung der Freiheit. Und da ist es ja nun so, die Gefahr liegt eben darin, dass viele heute Lebende diese Freiheit eigentlich gar nicht wollen. Freiheit bedeutet ja umgekehrt auch Zwang zur Selbstentscheidung. Selbstbestimmung bedeutet, ich muss entscheiden, was ich tue, wie ich mich verhalte, welchem Ziel ich zugehe, auf welches Ziel ich zugehe. Und das ist sehr vielen Menschen unbehaglich. Die möchten ganz gerne, dass ihnen von der Obrigkeit vorgeschrieben wird, wo es lang geht. Das nimmt unbequeme Entscheidungen ab. Also die Liebe zur Freiheit, die ist keineswegs. Man könnte ja fragen, ja, warum handeln denn nicht alle so? Nun, weil zwar der Wunsch nach Bequemlichkeit, nach dem guten Leben das Primäre ist, aber wenn das gewährleistet ist, dann ist die Bereitschaft, sich Vorschriften machen zu lassen und sich gängeln zu lassen, durchaus sehr weit verbreitet und vorhanden. Aber diese Freiheit der Selbstentscheidung wird im Blick auf die 20 Milliarden Menschen sicherlich abnehmen. Und hier so zu planen, dass die Freiheit und die Selbstentscheidung und auch die Orientierung an Traditionen, und das ist doch was auch für den hier vertretenen Personenkreis sehr wichtig ist, erhalten bleibt, so weit wie möglich und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in der Tat die Traditionen aber auch immer befragt werden müssen auf ihre orientierende, weiterhelfende Wirkung, die sie heute haben. Das ist ungeheuer wichtig. Heulen und wehklagen um den Wohlstand auf der anderen Seite, aber nichts tun, um den Wohlstand nicht zu gefährden, das ist sicherlich ein Weg, der überwunden werden muss und mit dem man sich auch immer wieder beschäftigen muss. Es ist ja so, dass seit den 50er Jahren die Bevölkerung der nördlichen industriellen Halbkugel der Erde in einem bis dahin nicht gekannten Wohlstand lebt. Nicht weltweit. Es gibt durchaus Gebiete der Erde, in denen das nicht eingetreten ist. Aber auf der nördlichen Halbkugel der Erde ist das so. Und ich darf vielleicht mal jetzt die nächste Folie zu zeigen bitten. Hier ist aus dem Jahre 1957 eine, obwohl die Zeit sehr fortgeschritten ist, möchte ich doch Ihnen einfach um der Unterhaltung willen deutlich machen, was hier gezeigt wird. Hier wird der deutsche Michel, dem es ja 1945 entsetzlich schlecht ging, abgemagert, verhungert und der Glaube, jetzt sei das Ende der deutschen Geschichte gekommen, 1946 bis 1948, das ist ja doch eine Erfahrung, an die sich viele der hier Anwesenden persönlich werden erinnern können. Schäden waren eingetreten, größer als die des Dreißigjährigen Krieges. Und die Schäden des Dreißigjährigen Krieges zu beseitigen, hat über 150 Jahre gedauert. Nach 1945 hat es keine 10 Jahre gedauert. Und diese Entwicklung, die wird hier in dieser Karikatur dargestellt, ein übervoller Bundesmagen kann nicht sehr viel Moral vertragen. Das hat damals gegolten und das gilt heute genauso und erklärt manche Verhaltensweise. Deswegen hoffe ich, dass Sie mir trotz der fortgeschrittenen Zeit, und ich muss jetzt allmählich auch in die Schlussrunde kommen, nachsehen, dass ich dieses gezeigt habe, weil es eben doch die Mentalität, die durch den Wohlstand ganz stark geprägt wird und von der Angst vor dem Wohlstandsverlust ganz stark geprägt wird, dass ich Ihnen das hier vorgeführt habe. Was ist also zu tun? Ich wollte Ihnen ja, das habe ich am Anfang einmal angedeutet, hier auch nicht bloß einen schönen Vortrag halten, der der Unterhaltung dient. Und diese ganze Tagung soll ja nicht der Unterhaltung dienen, sondern wir sollten hier doch auseinandergehen. Und ich würde meinen Beitrag als eine Fehlleistung betrachten, wenn ich nicht wenigstens anregen könnte zu dem, was denn nun konkret getan wird. Denn auch wenn dies hier ein Kreis von Multiplikatoren, wie es so schön heißt, von intelligenten Leuten, von Intellektuellen ist, muss doch gesagt werden, wie gehandelt werden soll und was getan werden soll. Die Patrioten, und ich spreche immer viel lieber als von den Rechten, von den Konservativen, von den Patrioten, die Patrioten sollten aus der Haltung des Maulens, Heulens und Wehklagens und Selbstbemitleidens herauskommen und sollten sich der Tatsache nicht verschließen, dass sich das deutsche Volk und die ethnische Zusammensetzung zweifellos verändern. Und dass auf dieser Basis das Beste gemacht werden muss. Und dass wir hier auch Unbequemlichkeiten aufnehmen müssen, wenn wir es nicht tun, wird also das Ergebnis negativ sein. Darf ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, noch die letzte Folie zu zeigen. Auch hier wird die Situation des Wohlstandsbürgers, das können Sie hier sehen, hier liegt einer bequem da und ruht sich aus und ist gut genährt, also gewissermaßen der Bundesbürger. Und er greift zu einem Apfel, das ist der Apfel der Erkenntnis, und er sagt, oh Apfel der Erkenntnis, der Weisheit Unterpfand, ich packte dich so gerne, doch ach, du prangst zu ferne, weil er zu faul ist, wenn er sich nämlich aufsetzen würde, könnte er ihn erreichen. Du prangst zu ferne, zu schwach ist meine Hand. Dann schlägt er ein, der Apfel fällt runter, fällt ins Wasser und ist weg. Was damit gesagt werden soll, ist, dass man im Sinne Bismarcks, Bismarck hatte ja eine sehr bescheidene Auffassung von den Möglichkeiten des Staatsmannes und hat in der poetischen Sprache des 19. Jahrhunderts gesagt, der Staatsmann könne gar nichts weiter tun, als abwarten, dass Gott vorübergeht, und wenn der Mantel Gottes vorüberrauscht, kann er zuspringen und einen Zipfel desselben zu erhaschen versuchen. Also, da ist in seiner eigenen Auffassung nichts gewesen von dem Schmied des Deutschen Reiches, der gegen Widerstände sich durchgesetzt hat, sondern er hat aufmerksam eine günstige Gelegenheit abgewartet, und als dann die günstige Gelegenheit kam, da ist er allerdings zugesprungen und hat gehandelt und hat aufgepasst. Und genau das ist das, was ich hier raten möchte. Es ist nicht möglich, gegen überwiegende, gegen gewaltige Zeittendenzen sich durchzusetzen. Aber eine günstige Gelegenheit zu verschlafen, das wäre sträflich. Und die Möglichkeit besteht, und gerade in patriotischen Kreisen ist es ja so, dass sehr häufig die Schlachten von gestern geschlagen werden. Hingebungsvoll kämpft man um die Beantwortung der Schuldfrage am Ersten Weltkrieg, was zweifellos nicht unwichtig ist. Als ich das einmal gesagt habe, wurde mir entgegengehalten, als ich sagte, man soll nicht die Vergangenheit bewältigen, sondern die Zukunft. Man soll den Blick nicht, wie gerade in patriotischen Kreisen, immer rückwärts wenden, sondern die Gestaltung der Zukunft nach vorne. Dass es doch wichtig sei, die Traditionen aufrechtzuerhalten. Völlig klar. Das will ich damit nicht bestreiten. Nur ist es eben so, dass gerade in patriotischen Kreisen nur die Bewältigung der Vergangenheit gesehen wird und die Gestaltung der Zukunft, die in unserer Zeit des Wandels und des Entstehens von Neuem ungeheuer wichtig ist, das wird nicht gesehen. Und deswegen ist es so, dass jeder von uns da auch etwas tun kann. Erfreulicherweise sind hier in diesem Kreise viele junge Leute anwesend gewesen. Also keineswegs Durchschnittsalter wird hoch sein, aber nur ältere Leute. Diese jüngeren Leute werden sich, wie Jüngere das tun können, mit persönlichem, mit körperlichem Einsatz für die Durchsetzung der politischen Ziele einsetzen, und das ist gut, das ist hervorragend. Die Älteren können aber auch etwas tun. Man wird auch den hier Anwesenden aufgrund des Alters wohl kaum zumuten können, sich an Saalschlachten und Straßenkämpfen zu beteiligen. Aber was sie tun können, ist natürlich Geld sammeln, Aktionen ermöglichen, bei Ausarbeitungen in verschiedenen Arbeitskreisen mitwirken und die Neigung zur Bequemlichkeit und die Tendenz zur Sparsamkeit zu überwinden. Der eine sagt, ja, es hat ja doch keinen Zweck. Der andere sagt, aber ich kann ja nur ein paar Pfennige spenden. Erinnern Sie sich bitte daran, im 19. Jahrhundert ist die damals sogenannte Arbeiterbewegung, die im Gegensatz zur heutigen ja tatsächlich eine Arbeiterbewegung war, mit Hilfe der zahlreichen und zahllosen sogenannten Arbeitergroschen Kleinste Beträge sind gespendet worden und damit haben diese Kräfte, Staatsknete für Parteien gab es ja damals nicht, sich tatsächlich durchsetzen können. Und so gilt auch heute, dass vielleicht 20 Pfennig besser sind als 20 Mark, aber 20.000 sind natürlich noch besser. Aber das bedeutet nicht, dass nicht auch 20 Pfennig gespendet werden könnten und gespendet werden sollten. Hat das alles Zweck? Dieses resignative Argument, es hat ja doch keinen Zweck. Das ist ganz falsch. Es ist auch gestern schon darauf hingewiesen worden, dass die Zeiten sich wandeln. Wir leben in wendereichen Zeiten und die nächste Wende kommt bestimmt, ganz bestimmt. Die Frage ist nur, wer sie gestalten wird und in welche Richtung sie gehen wird. Denken Sie hier an den Apfel der Erkenntnis. Wer dann nicht aufpasst, der darf aber auch nicht klagen, dass die Entwicklung an ihm vorbeiläuft. Und so zitiere ich dann zum Schluss noch einmal Bertolt Brecht. Und manche von Ihnen, die vielleicht einen Vortrag von mir gehört haben, haben diesen Spruch auch schon gehört. Die Gedankensachen sind oft gebraucht und immer Neues kann man nicht sagen. Aber es bleibt richtig, wenn man es auch zum wiederholten Male sagt. Also ich zitiere Brecht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und also kämpfen, aber nach der richtigen Seite, das muss man auch sagen, und nicht untereinander. Es ist ja eine üble Neigung der deutschen Rechten, sich untereinander heftiger zu bekämpfen als den gemeinsamen Feind. Und in grenzenlosen Dummheit handelt man oft nach dem Motto, wozu brauchen wir Feinde, wir erledigen uns schon selbst. Und deswegen schließe ich, ja, der Beifall ist eigentlich betrüblich, ja. Deswegen schließe ich mit einem Wort des Kirchenvaters Augustinus, der von 354 bis 430, also schon in nachchristlicher Zeit, lebte in Nordafrika und der gesagt hat, solange wir leben, kämpfen wir. Solange wir kämpfen, ist es ein Zeichen, dass wir nicht unterlegen sind und der gute Geist in uns wohnt. Und wenn dich der Tod nicht als Sieger antrifft, so soll er dich als Kämpfer finden. Und in diesem Sinne möchte ich Sie zum Handeln auffordern und rufen, kämpfen Sie. Jeder mit seinen Mitteln, mit seinen Methoden und durchaus begrenzten Möglichkeiten, aber überwinden Sie das resignative Nichtstun. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Applaus